Fritz Live. Plan B mit Klaus Fiel. Hier und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Torflandschaft in Jähren. lonely street, there was a girl named Bee. She had a history, but she had no past. When they shut her down, the Russians moved in. Now, I'm too scared, I'm too scared to even walk on past. She used to say, all those good people down on Jubilee Street, they ought to practice what they preach. Yeah, they ought to practice just what they preach, those good people on Jubilee Street. And here I come up the hill, I'm pushing my wheel of love. I got love in my tummy and a tiny little pain, and a 10-ton catastrophe on a 60-pound chain. And I'm pushing my wheel of love. Look at me now. Is gone. I'm Torflandschaft in Jæren. Jæren ist eine Küstenlandschaft im Südwesten Norwegens. Die Gesamtfläche beträgt etwa 1000 Quadratkilometer. Das Besondere an dieser Landschaft, sie ist recht flach und dazu weitgehend unberührt. Die Landschaftsmalerin Kitty Lange-Kieland hat sich zu Lebzeiten eine ganze Weile dort aufgehalten und gemalt. Empfohlen hatte ihr das ihr übrigens deutscher Lehrer, der Maler Hans Gude. Seinetwegen war sie als junge 30-jährige Frau von ihrer norwegischen Heimatstadt Stavanger aus nach Karlsruhe aufgebrochen. Dort nahm sie dann privaten Unterricht bei Hans Gude. In seiner Klasse durfte sie wohl deshalb nicht sitzen, weil sie eine Frau war. 1873. Die Malerin Kitty Lange-Kieland wurde am 8. Oktober 1843 in Stavanger geboren. Gestorben ist sie ziemlich genau 70 Jahre später, am 1. Oktober 1914. Wenn das heute für mich ein vergleichsweise ruhiger Tag war, dann liegt das an ihr, die mir bis vor wenigen Wochen komplett unbekannt war. In Groningen hatte ich mir ihren Namen zuletzt auf einem Zettel notiert und den dann schon fast folgerichtig irgendwie verlegt. Nun tauchte er heute wieder auf, mitsamt ihrem Namen und dem ebenfalls notierten Titel eines Gemäldes, das mir innerhalb einer Ausstellung rund um ihre Person im Groninger Museum besonders aufgefallen war. Feengrund in Jæren, 1897. Zu Deutsch Torflandschaft in Jæren. Ein wunderbares Bild, wiewohl ich sehr wohl weiß, dass Landschaftsmaler hier und da geradezu verhasst sind. Viele denken dabei unwillkürlich an röhrende Hirsche und einen irgendwie strengen Geruch, den Wohnungen, an deren Wände solcherlei Werke hängen, bisweilen ja tatsächlich verströmen. Schau mal das Bild, fürchterlich. Und überhaupt, merkst du was? Hier riecht es eigenartig. Musik. Musik von Ascher Tempel. Torflandschaft in Jähren. Ich mag Torf, weil ich immer denke, Torf erzählt eine ganz besondere Geschichte. Vom Kommen und Gehen, Blühen und Verblühen, Wachstum und Verfall. Vermutlich ist das nichts als dumme Einbildung. Auch andere Böden sind ja schließlich nicht einfach vom Himmel gefallen, oder? Aber wo Torf ist, da ist das Moor. Und wo das Moor ist, da kursieren Geschichten über Hexen, Teufel, Fabelwesen. Über Menschen, die in das Moor gegangen sind und nie zurückkehrten. Nebel. Dazu seltsame Geräusche. Meistens sind es Kröten, die irgendwo laut geben. Manchmal zerbricht irgendwo ein Zweig. Und dann kommt die Angst. Denn es sind nun einmal keine Kröten, die Zweige zerbrechen. Wer aber dann? Torflandschaft in Jähren. Durch die Mitte des Bildes etwa schlängelt sich ein Wassergraben. Von hinten nach vorn. Rechts und links davon unterschiedlichste tiefgrüne Gräser. Dämmeriges Licht. Eine Landschaft mit irgendwie mystischem Glanz, den die Malerin fantastisch einfängt. Und weit und breit niemand zu sehen. Menschenleere Landschaften. Wie heißt es so schön? Wo nichts ist, kann alles passieren. Da aber zumeist nie etwas passiert, dort, malen wir uns aus, was passieren könnte. So gesehen ist jeder von uns ein Ausmaler, also ein Maler. Selbst ich, und ich kann es wirklich nicht. Denke mir ein paar mächtige Berge hinein, ein paar heruntergekommene Gebäude, eine verlassen wirkende Ortschaft nebst löchriger Straße. Und denke mir die Torflandschaft in Jähren, kurzerhand rüber nach Frankreich, ins entlegene Bergland. Das ist ein Kinderspiel, reine Kopfsache. Denn dafür haben wir sie, die Fantasie. You can do anything you like. Huh? Well, now, music is the same. Yes, fantasy, as much as you like, but with order. We'll be right back. Feengrund in Jähren. 1897, Torflandschaft in Jähren. Doch nun ein Bergdorf in Frankreich. Einsam, abgelegen. Merkwürdige Dinge geschehen dort. Plötzlich nämlich tauchen Menschen auf, die als längst verstorben gelten. Diese Menschen selber wissen nichts von ihrem Schicksal, davon, dass sie als bloße Gespenster umherwandeln. Les Revenants, die Gespenster, die unerwarteten Rückkehrer. Die gleichnamige TV-Serie in Frankreich ist erst vor kurzem gestartet. Über ihren eigentlichen Inhalt lese ich derzeit unterschiedliche Fassungen. Einmal soll es sich bei den von den Toten Auferstandenen um Kinder handeln, die ursprünglich Opfer eines Busunfalls geworden sind. Laut einer anderen Version handelt es sich um ehemalige Bewohner aller Altersschichten, die plötzlich wieder leibhaftig umhergehen. Und nicht nur das. Mit ihrem Wiederauftauchen verbindet sich eine plötzlich einsetzende Mordserie, die frappierend an die Taten eines Serienkillers erinnert, der eigentlich längst für tot gehalten wird. Ist er einer der Wiederauferstandenen? Und überhaupt, warum die Erwähnung dieser Serie in dieser kleinen Sendung hier? Nun, es liegt am Soundtrack. Der ist wunderbar und könnte problemlos auch die Stille einer menschenleeren Torflandschaft in, sagen wir, Jähren illustrieren. Er stammt von der schottischen Band Mogwai und heißt so wie die Serie auch. Le Revenant, die Gespenster, die unerwarteten Rückkehrer. Thank you. Torflandschaft in Jähren und Le Revenant, die Gespenster, die unerwarteten Rückkehrer. Nach allem, was ich weiß, hatten die Mogwai-Musiker zum Zeitpunkt ihrer Aufnahmen nur sehr ungefähre Vorstellungen darüber, wie sich die französische TV-Serie inhaltlich entwickeln würde. Offensichtlich aber wird den bereits erwähnten, ins Leben zurückgekehrten innerhalb dieser Serie im Verlauf durchaus klar, wie es sich in Wahrheit mit ihnen verhält. Sie begegnen anderen aus dem Jenseits zurückgekehrten und erkennen diese auch. Stoff also für eine Verschwörung von denen, die anders sind und deren Anderssein uns sogenannten Normalsterblichen verborgen bleibt. Erinnerungen werden da bei mir persönlich wach an eine uralt TV-Serie, die ich nur zu gern immer mal wieder versuche anzubringen. Invasion von der Vega. Originaltitel Invasion. Hier sind es Außerirdische, die eines Nachts in einer entlegenen Gegend landen. Unbemerkt, fast jedenfalls. Nur einer bekommt sie zu Gesicht. Ein Mann namens David Vincent. Er allein wird künftig in der Lage sein, sie, die menschliche Gestalt annehmen, an einer ganzen Kleinigkeit zu erkennen. Die kleinen Finger ihrer Hand stehen bei ihnen ungewöhnlich deutlich ab. Das ist im Grunde auch schon alles. Auf dieser Erde steht auf dem Spiel. Wir kommen in Frieden zu Ihnen. Zeit eine intergalaktische Lebensberechtigung. Mit Schwung stelle ich nach vorn, pack das Wesen am Nasenhorn. Voll Zorn lock ich es aus, injiziere ihm Doppelkorn. Schnell sind seine Ohren und der Rest des Körpers explodiert. Dann find ich das Gerät, was ihn zum Raumschiff transportiert. Ich dematerialisiere mich, zerlegt in die Atome. Setz mich wieder zusammen in der transportzentralen Zone. In der Höhle des Löwen, direkt ins Zentrum des Bösen. Die Menschheit vor der Bedrohung aus einer anderen Welt erlösen. Ich schleich mich zur Tür, sie öffnet sich mir. Ich friere, denn ich glaub, es ist doch nicht mal 5 Grad hier. Dunkle Atmosphäre, womit ich mich wohl wehre. Bestimmt kommt mir einer dieser Invasoren in die Quere. Ich brauch Laser, Gewehre, Phaser oder Speere, damit ich von dieser Fähre heil nach Haus zurückkehre. Ich leg mich auf die Lauer, warten ist von kurzer Dauer. Auf einmal steht ein Alien neben mir und ein Schauer. Lauf mir den Rücken runter, es hat mich noch nicht bemerkt. Ich fühl mich wie ein Herd, merk, wie sich meine Haut verfärbt. Ich schleich mich dann von hinten ran, behalt dabei die Nerven. Spür, wie Sinne sich schärfen und den Angriffsplan entwerfen, den ich sofort realisiere, denn ich weiß, dass ich nicht verliere, weil ich es mit meinem Dunstgetöll zu Tode strangulier. Seine Arme schlagen in sich, nehm seine Waffen an mich. Schau ihm noch ins Gesicht und denke mir, er gibt's doch gar nicht. In Geschwindigkeit mit Licht beam ich mich dann auf die Brücke. In dieser Nacht begann für den Architekten David Vincent ein Albtraum. Auf der Rückfahrt von einer Geschäftsreise suchte er eine Abkürzung. Er hat sie übrigens nie gefunden. Invaders. Alien beings from a dying planet. Their destination, the Earth. Their purpose, to make it their world. David Vincent has seen them. For him, it began one lost night on a lonely country road looking for a shortcut that he never found. It began with a closed, deserted diner and a man too long without sleep to continue his journey. It began with the landing of a craft from another galaxy. Now, David Vincent knows that the invaders are here. That they have taken human form. Somehow he must convince a disbelieving world that the nightmare has already begun. Peace terms. A nice idea. Wouldn't be a bad bad situation if that creature came here to Earth. It's worse. He's arrived. How could that possibly be? And why? Is it? Is it alive? What is it? What is it, my lovely lady? It's Ghidorah. Ghidorah, the space monster. I think we should tell... Jesus Christ, shut up and listen. It is very likely that one or more of you know this individual. Someone who's experienced working in a laboratory with access to select biological agents, with the knowledge or expertise to produce a deadly product. Someone who's standoffish and works in isolation. A killer who may have used off hours in a laboratory to produce... Music, brother! You call that music? Yeah. Torflandschaft in Jähren. Hier im Hintergrund King Ghidorah. Vor diesem Weltraummonster kann nicht genug gewarnt werden. So wie es der Rapper MF Doom vor Jahren bereits nachhaltigst auch tat. Wobei zu fragen ist, hatte King Ghidorah zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Albums womöglich längst Besitz von ihm, von MF Doom, ergriffen? Ob nun Film, Malerei oder Musik, wo lässt es sich besser verstecken als in der Kunst? Gilt doch hier weit mehr als anderswo. Alles ist eine Frage der Interpretation. Für die einen ist es eine undeutlich gemalte Figur, für die anderen ein Außerirdischer. Nur ein Film, sagen die einen. Nein, das ist die wahre Realität, glauben andere. Und schließlich, für die einen nur ein hübscher Soundeffekt, für andere das unverkennbare Rufen eines Space Monsters. Nehmen wir ruhig King Ghidorah, bekannt auch als Monster Zero. Seine hochfrequentigen Laute erinnern entfernt an das ängstliche Wiehern eines Pferdes. Dann etwa besonders gut zu hören, wenn dem zu schwanen scheint, wo es nur schon allzu bald landen wird. In der Lasagne. Doch zurück zum dreiköpfigen Flugmonster, King Ghidorah, das eigentlich als spurlos verschwunden galt. Als nun ein Meteorit bezeichnenderweise in menschenleerem Gebiet in Russland niederging, musste ich kurz an Ghidorah denken. War am Ende er es, der da als gesteinsähnlicher Brocken getarnt in einem See verschwand, unter dichtem Eis? Während einer nächtlichen Autofahrt schnappte ich die Nachricht über den Vorfall auf. Ich befand mich gerade auf der Suche nach einer Abkürzung, die ich glücklicherweise auch fand. Der Nachrichtensprecher freilich beließ es nicht bei der Meldung über den Meteoritenaufprall in Russland. Er informierte darüber hinaus über einen Asteroiden, von dem er sagte, der würde in einiger Entfernung an diesem Planeten vorbeirauschen. Mich wunderte der merkwürdige Nachdruck, mit dem er insbesondere diese Meldung verlas. Und ich muss gestehen, ich hätte mir in diesem Moment nur zu gerne seine Hände einmal genauer betrachtet. Insbesondere die Stellung des kleinen Fingers an der linken oder wahlweise auch an der rechten Hand. Und gefragt hätte ich ihn nur zu gerne nach Torflandschaften in Jähren. Denn je länger ich darüber nachdenke und je länger ich das Gemälde von Kitty Lange-Kieland auch heute noch einmal betrachte, desto klarer wird mir, hier könnten sie gelandet sein. Gute Nacht und eine angenehme Sendung gleich im 1Live-Talkradio mit Jürgen Domian, der, ihr habt es womöglich schon gehört, heute nicht live sendet. Die ganze Sendung kommt als Aufzeichnung. Daher an dieser Stelle noch einmal die Bitte, nicht anrufen. Alles Liebe, alles Gute, ciao.